Jackpot. Wer nichts sagt, der nichts gewinnt. Ich schwöre. Der Wahlkampf beginnt jetzt und die überwiegende Mehrzahl der Menschen hat sich noch nicht entschieden. A, ob und B, wen sie wählen werden. Herzlichen Dank. Ja, mein erster Gesprächspartner ist Franz Hasselbeck aus München, wenn ich das richtig sehe. Ist richtig, ne? Genau. Franz, wählen oder nicht wählen? Das ist hier die Frage. Wie hältst du es dieses Jahr am 24. September 2017? Ich bin unbedingt für wählen, weil wir eigentlich derzeit keine andere Alternative haben. Uns hat vor einigen Wochen ein Leser einen Leserbrief geschrieben, den wir dann auch veröffentlichen durften. Der wurde auch mächtig diskutiert und da haben wir ein Bild gewählt. Da steht, das ist ein bisschen ein Wahlkampfplakat von der SPD, das jemand bearbeitet hat. Und da steht drauf, SPD, Vertrauen in Deutschland, wir stehen für sozialen Abbau, aber dafür stehen die anderen auch. Das heißt, der Leser empfindet jetzt eigentlich gar keine großen Unterschiede irgendwie, ob er nur wirklich die Wahl hat zwischen unterschiedlichen Politikrichtungen. Was hast du dem entgegenzusetzen? Hilf dem armen Mann nochmal. Die Wahl haben wir schon, allerdings nicht, was gerne immer als Gegenargument gebracht wird von den überzeugten Nichtwählern. Wir können das System nicht abwählen. Das müssen wir anderweitig machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das bestehende System, in dem wir ja schließlich alle leben und von dem wir uns auch nicht einfach so freistrampeln können, persönlich nur sehr, sehr bedingt, dass wir in diesem System nicht versuchen müssen, Gegenpositionen zu stärken. Und die gibt's sehr wohl. Wo siehst du die? Ja, es ist durchaus ein Spektrum verschiedener Parteien. Es ist jetzt die Frage, wo jeder seine Bandbreite sieht, die für ihn potenziell vertrauenswürdig wären, um, wie ich immer sage, aktiv abzuwählen. Dass es die neoliberalen Parteien nicht sind und dass auch die Grünen da mittlerweile erheblich mit dazu zu zählen sind, das ist für die meisten ja soweit klar. Die Frage ist also immer, wo ist die Alternative? Sind die Piraten bereits eine Alternative? Ist die ÖDP bereits eine Alternative? Ist die Partei eine ernsthafte Alternative? Es gibt andere Parteien, die jenseits der Linken dann noch weitergehen, wie jetzt eine DKP, die jetzt neu antritt, oder eine MLPD. Dann gibt's eben noch die Frauen oder die Tierschutzpartei, die mit Sicherheit ein hervorragendes Programm haben. Gerade die Frauen beispielsweise finde ich super. Das sind durchaus alles Alternativen und jeder sollte für sich selber einfach mal gucken, wo gibt's denn Überschneidungen. Dafür gibt es zum Beispiel den Wahl-O-Mat, da kann man mal seine eigenen Überzeugungen anhand der Positionen der Parteien mal gegentesten, wenn man das will. Ich finde es für sinnvoll und dann einfach derjenigen, die das höchste Ranking auswirft, bei mir war das zum Beispiel mal tatsächlich die Partei, hat mich total überrascht, waren irgendwie 95%. Ich weiß nicht, ob die das nur als Spaß so abgestimmt haben oder ob die das ernst meinen. Das ist natürlich immer die Frage, gerade bei denen. Aber nichtsdestotrotz, da gibt's Überschneidungen, die sind erheblich und denen sollte man dann auch durchaus das Vertrauen geben. Eine CSU beispielsweise kommt bei mir vielleicht auf 35%. Das ist komplett inakzeptabel. Andere, gleich mehrere, kommen auf über 80%. Und das ist ein Unterschied. Den muss ich wahrnehmen. Jetzt sagt der Nichtwähler natürlich, wenn er die Partei wählt oder die ÖDP wählt, die ja sowieso nicht in den Bundestag kommen, dann hätte es auch gleich lassen können. Ja, das Argument zieht natürlich. Und das ist auch der Sinn, warum wir so eine hohe 5%-Hürde haben. Es soll abschrecken. Kleinere Parteien sollen keine Chance bekommen. Und weil sich jeder dran hält, deswegen ist es so. Das ist diese selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. So funktioniert's, wenn wir es zulassen. Mhm. Und mein Appell wäre, es eben nicht zuzulassen. Einfach zu sagen, es ist mir egal, ich mach's trotzdem. Oder andersrum gesagt, welche Alternative haben wir denn? Wenn wir nicht aktiv abwählen, dann bekommen wir das, was wir sowieso schon hatten. Wenn wir das aber nicht wollen, dann haben wir nur die Möglichkeit, aktiv abzuwählen. Und wenn das besonders viele machen, dann funktioniert's auch. Letzte Frage, Abschaffung der 5%-Hürde? Ja, unbedingt. Ich wäre dafür, zumindest so weit runterzugehen, dass mindestens ein Sitz im Bundestag dabei rauskommen müsste. Da liegen wir dann bei ungefähr, glaube ich, 0,8% oder so. Damit wären natürlich auch manche kleinere radikale Parteien mit drin. So what? Das ist Demokratie. Wenn man diese Parteien nicht akzeptieren kann, weil sie verfassungsfeindlich sind, weil sie insbesondere menschenfeindlich sind, dann muss man sie verbieten wie eine NPD. Wenn man das nicht kann oder nicht will, dann müssen sie mit antreten können. Das hilft leider nicht. Aber dann muss man eben andere wählen. Deswegen die Demokratie einzuschränken, ist der falsche Weg. Franz Hasselbeck, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich schwöre. So, mein nächster Gesprächspartner ist Andreas Andi Klünder aus Frankfurt. Hallo Andi. Hi, grüß dich Tom. Andi, wir beide haben eine etwas besondere Geschichte. Du bist jetzt kein Mensch aus dem Netz, der sich auf meinen Aufruf gemeldet hat, sondern wir sind befreundet und kennen uns schon ein paar Jahre. Und in dem Sinne finde ich es besonders interessant, dass wir miteinander sprechen. Denn vor ein paar Jahren war der Stand der Dinge der, dass du der festen Überzeugung warst, wählen ich? Nee, auf keinen Fall. Wir haben damals lange und viel diskutiert und sind irgendwie so auseinandergegangen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht erinnerst du dich. Aber wie ist der Stand heute bei dir? Gehst du wählen oder gehst du nicht wählen? Ja, mittlerweile, ich habe die Diskussion ja nicht nur mit dir geführt. Ja, man muss dazu sagen, ich bin politisch hochinteressiert. Also ich gehöre jetzt nicht zu dem, was man vielleicht da draußen, zu dem Klientel, ja, was man da draußen denkt. Nichtwähler, die dröhnen sich den ganzen Tag mit RTL 2 zu und haben überhaupt keine Ahnung, was da draußen los ist und gehen deswegen nicht wählen, weil einfach das politische Interesse nicht vorhanden ist. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich bin ja politisch sehr interessiert und das Resümee meines politischen Interesses war dann einfach über Jahre, dass ich einfach nicht mehr wählen gehe. Wobei, glaube ich, viele Nichtwähler, zumindest stelle ich das mal so als These in den Raum, viele Nichtwähler durchaus politisch interessiert sind, aber eben auch desillusioniert, so würde ich es mal sagen. Ja, genau, das trifft ja bei mir auch zu. Und ich meine, du hast den Aufruf ja auch gestartet über deine sozialen Kanäle, dass du deinen Interviewpartner suchst, hast keinen gefunden. Es ist aber tatsächlich auch so, dass das Bekennen zum Nichtwählen nicht bereit. Also da ist die Bereitschaft da, sich wirklich auch dazu zu bekennen, wie ich das eigentlich über ein Jahrzehnt gemacht habe, weil ich einfach gesagt habe, gerade weil ich mich politisch interessiere und weil ich mich politisch mit anderen Leuten auseinandersetze, ist eigentlich der Grund, dass ich nicht wählen gehe. Ja, ich habe die Diskussionen bei dir und auch überall sonst wo geführt und dann immer, ja, du schenkst aber dann den falschen Parteien irgendwie deine Stimme, wenn du nicht wählen gehst. Und dann kam ja noch diese 5 Euro Wahlkampfhilfe dazu und so weiter und so fort. Und dafür sind Leute früher auf die Straße gegangen und mussten im Dritten Reich oder auch in der Kaiserzeit in Knast und alles, weil sie für Demokratie waren. Das ist ein Grundrecht von uns und du nimmst das nicht wahr. Das sind natürlich auch Argumente, denen ich mich nicht verschließen kann. Habe ich das alles gesagt? Nee, das waren andere Leute. Nein, das war jetzt eine Zusammenfassung von meinen nächtlichen Rotwein-Diskussion, die ich hatte. Ja. Okay. Weil ich bin immer der Überzeugung, wenn ich plausibel klar mache, wieso ich was bin, dann weiß das auch jeder Mensch, wieso das so ist. Mhm. Ja, das kann ich bestimmen. Aber da war einfach dann das Problem, dass ich einfach meine Grundrechte nicht wahrnehme, die in anderen Ländern, für die in anderen Ländern Menschen gefoltert werden oder sogar, wir haben aktuell das Beispiel Türkei, mal naheliegendes Beispiel, so am Rande der EU, ja. Es gibt natürlich noch genügend andere Beispiele auf der Welt, wo die Leute für dieses Grundrecht die Meinung sagen zu können und frei wählen zu können, wirklich weggeschlossen werden. Und da kann man sich nicht verschließen, auch als überzeugter Nichtwähler nicht. Und ich habe dann zum einen bin ich Mitglied bei den Piraten geworden, weil mir die Piraten eigentlich so von der politischen Ausrichtung, von das, wie sie Basisdemokratie zumindest vom Papier her leben, fand ich sehr interessant. Ich habe die aber nie gewählt. Ich habe noch nie in meinem Leben die Piraten gewählt, bin aber noch Mitglied bei den Piraten. Aber mir gehen einfach die Vertreter der Piraten auf den Sack. Aber diese Ideen, die hinter den Piraten stehen, ja, also wirklich Demokratie zu leben. Ich meine, jedes Thema wird dann über Newsletter und Voting und sowas, kann jedes Mitglied sich dazu einbringen. Fand ich genial und fand das unterstützenswert. Und ich will jetzt aber seit ach, ich müsste jetzt lügen, die letzten 2-3 Wahlen habe ich jetzt immer die Partei gewählt. Ja. Die Partei. Die Partei. Okay, ja. Gut, die Partei. Ja, wie kam es dazu, frage ich mal so, weil gerade hast du gesagt, dass du im Prinzip so die Grundidee der Piraten, über die könnten wir jetzt nochmal sprechen, also ich meine auch dieses extreme Maß an Demokratie, das kann ja auch tatsächlich darin enden, dass man sich total verheddert und das war ja auch durchaus ein Piratenproblem, aber nichtsdestotrotz hast die Piraten zwar nicht gewählt, bist aber Mitglied, also findest die Idee im Prinzip gut, aber die Partei ist natürlich, ich persönlich finde sie auch großartig, aber sie ist natürlich, ja, wie soll ich es jetzt sagen, ohne Parteileute zu vergrätzen. Ich würde mal sagen, sie ist, sagen wir mal, zumindest nicht so realpolitisch aufgestellt. Abgesehen davon, oder vielleicht besonders realpolitisch, darüber kann man tatsächlich noch diskutieren. Aber abgesehen davon, das hatte ich jetzt auch schon mit anderen Gesprächsteilnehmern, beziehungsweise Gesprächsteilnehmern, die noch kommen werden. Ich weiß ja noch nicht, wie ich das jetzt zusammenschneide, in welcher Reihenfolge. Die Partei hat natürlich jetzt bei der Bundestagswahl, da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, eigentlich keine Chance, in den Bundestag zu kommen. Das heißt, wählst du sie, um zu sagen, ja, also das Nichtwählen, dass das keine gute Idee ist, das hat mich im Laufe der Zeit aufgrund der Gespräche dann überzeugt. Aber die etablierten oder fast etablierten Parteien zu wählen, finde ich auch scheiße. Jetzt wähle ich also die Partei, die allerdings ja nicht in den Bundestag kommt. Das heißt, du wirst auch letztlich keinerlei Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestages haben. Oder wie siehst du das? Oder was motiviert dich? Ja, aber das ist doch genau das Spannende. Ich meine, da sind wir doch schon fast im Zwang drin, eine Partei wählen zu müssen, die auf jeden Fall die 5%-Hürde schafft. Ja? Ja. Das ist ja schon wieder ein Zwang, oder? Ja, das höre ich jetzt auch schon das dritte Mal. Das finde ich sehr interessant. Die 5%-Hürde, die ist in der Tat eine Geschichte, die eine ganz böse Sache ist. Aber erzähl mal weiter. Ja, und Moment, jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Nein, die Partei ist das Original an Spaßpartei. Wir hatten mal, als Westerwelle noch lebte und noch kein Außenminister war, dann hat er versucht, da diese 18-Plus-Kampagne zu machen und die FDP ist eine große Spaßpartei oder du siehst die Vögel hier in jeder zweiten Talkshow, die du nicht mehr ernst nehmen kannst. Ja, so. Das heißt, die etablierten Parteien sind irgendwo, nehme ich schon so als Spaßpartei wahr. Und wieso soll ich die dann wählen? Ich meine, ich muss vielleicht mal ein bisschen eine Vorgeschichte von mir erzählen. Ich bin eigentlich sozialdemokratisch aufgewachsen. Ich habe als Kind, muss ich da sagen, Willy Brandt geliebt. Ja, ich bin ein absoluter Helmut Schmidt-Fan und war ich da schon volljährig. Nee, die große Wende, als die FDP da abtrünnig wurde, war ich 16. Das hat mich zutiefst im Mark erschüttert. Ja, dass Helmut Kohl auf einmal die Macht über so ein Misstrauensvotum, weil die FDP als Koalitionspartner, obwohl sie damals gewählt worden sind, für eine sozialliberale Koalition, dann die Seiten gewechselt haben, das hat mich im Mark erschüttert. Und dann komme ich aus Frankfurt am Main. Ich bin hier auch groß geworden. Und genau in dieser Zeit, in dieser Wendezeit, sind die Grünen auf einmal aufgekommen. Und ich war hier auch schon politisch sehr engagiert. Stichwort Startbahn West zum Beispiel, was ja überregional auch durchaus wahrgenommen wurde. Mhm. Und die Grünen in Frankfurt, das ist ja jetzt eine Partei von Joschka Fischer, von Daniel Cohn-Bendit und Jutta Ditfurt und wie sie alle heißen. Das heißt auch Köpfe, die durchaus über die Frankfurter Stadt Grenzen hinweg bekannt waren und zwei von den dreien ja dann auch politisch Karriere gemacht haben. Das hat mich geprägt und natürlich, das war auch so für einen Neuwähler, der ich dann damals war, als die Grünen aufkamen, eigentlich auch die einzige Partei, die man wählen konnte, aber ich war eigentlich so vom Kopf immer SPD. Ja, ich habe dann natürlich die Grünen gewählt. Ja. Ja. Das heißt, ich bin dann nach der Wende, ich war während des Mauerfalls zufälligerweise in Berlin gewohnt. Ich war auch an dem Abend am 9. November im Brandenburger Tor. Und zwei Tage vorher, ich habe dann sehr, sehr oft DDR-Fernsehen, da gab es dann 1199 diesen Jugendsender, der dann immer offener wurde und kein Blatt mehr vor den Mund nahm. Zwei Tage vor dem Mauerfall, das muss dann am 7. November 89 gewesen sein, da trat im Berliner Lustgarten, das ist Museumsinsel, also genau gegenüber vom Pergamonmuseum, so zwischen Pergamonmuseum und am Dom, das ist der Berliner Lustgarten, da trat ein Mann auf mit einer Mütze und sah aus wie Lenin. Wie Lenin, ja. Und hat eine Rede gehalten, rhetorisch brillant. Und das war Gregor Gysi, ja. Okay. Ich kannte den ja als Westdeutscher bis dahin gar nicht. Ja, der ist das erste Mal irgendwie in Erscheinung getreten, weil ich zu der Zeit aufgrund der Wendezeit, die da gerade in Berlin stattfand, also dann DDR-Fernsehen geguckt hatte, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie berichten die Medien darüber, wie offen sind die. Mhm. Und diese Rede vom Gregor Gysi im BDR-Lustgarten wurde in voller Länge im 1199 im DDR-Fernsehen übertragen und ich saß davor und dachte, wie geil ist bitte dieser Mann, ja? Ich kam mir schon so zurückversetzt vor in die Oktoberrevolution, in die russische, und habe dann auch aufgrund von Gregor Gysi, ich glaube, bestimmt bis Mitte der 90er Jahre auch immer dann, damals war es noch die PDS, PDS gewählt. Also ich bin, du merkst schon, ich bin sehr, sehr links angehaucht, ja, aber ich habe zurzeit keine politische Heimat. Okay, und deswegen hast du dich für die Partei entschieden? Erstmal habe ich mich dafür entschieden, nicht Wähler zu werden. Ah ja, stimmt, genau. Ja. Genau, das war ja unsere Debatte vor 4 oder 5 Jahren, glaube ich, genau. Genau, erst habe ich mich dafür entschieden, nicht Wähler zu werden. Jetzt bekomme ich gerade einen Anruf, den muss ich mal kurz hier wegdrücken. Ja, okay. Und das war auch besonders ausschlaggebend, oder ich war schon vorher Nichtwähler, aber dann fundamentalistischer Nichtwähler, diese Mehrwertsteuerlüge. Ich glaube, wir hatten damals 16% Mehrwertsteuer und dann war dann, wie gesagt, Schröder hat ja dann eine Misstrauensvotum gestellt, das heißt, die Neuwahlen kamen und da hat die CDU gesagt, wir wollen eine Mehrwertsteuererhöhung um 2%, das wäre dann 18% gewesen und die SPD hat gesagt, wir wollen, mit uns gibt es keine Mehrwertsteuererhöhung. Und dann, so, und dann hatten wir 19. Tages, genau, am Ende des Tages gab es eine große Koalition und dieses vielleicht bin ich naiv für diese Welt oder ich habe es bis heute nicht begriffen, diese Rechnung 2% und mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung, dann in der Summe zu 3%, das war dann irgendwie, das war dann zu viel für mich. Das hat mein Kopf nicht mehr greifen können. Ja. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was, leckt mich. Ihr seid die Spaßparteien, habe ich dann später gedacht, aber leckt mich einfach, ich erspare mir das Ganze. Und es gibt natürlich auch, ich laber dir jetzt gerade voll, aber Entschuldigung. Alles gut. Auch Alternative zum Nichtwählen, gerade hier in der Frankfurter linken Szene, haben viele ungültig gewählt, um einfach ihre Stimme offensichtlich nicht zu verschenken, indem sie nicht wahlen gehen, sondern sie gehen in ein Wahllokal und wählen dann ungültig. Also sie schreiben dann Donald Duck hin und weiß der Teufel was. Das war aber auch nicht so mein Ding. Und ich könnte mir sogar vorstellen, es gibt auch ein paar rechte Spinner, die dann Adolf Hitler wählen. Ja, also diese Masse der ungültigen Wähler, das war auch jetzt nicht meine politische Heimat. Ja, ich bin dann einfach nicht mehr in das Wahllokal gegangen. Gut. Und wie kam es denn? Wie kam es, dass du dann doch wieder? Ich glaube ja nicht, dass ich dich überzeugt habe, dass du ja dann doch wieder wählen gehst. Auch wenn ich hoffe, dass ich vielleicht ein kleines bisschen Einfluss hatte. Aber ja, auch. Also tatsächlich auch, ja. Natürlich ähnlich lautende Gespräche und Abende auch, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich nehme jetzt einfach das, was ich aufgrund zeitlicher und geografischer Geburt einfach als Selbstverständlichkeit ansehe, dass man wählen kann. Das nehme ich einfach wieder wahr. Aber ich finde in den politischen Parteien einfach nicht mehr meine Heimat. In den etablierten Parteien. Und die Partei mag zum einen eine Spaßpartei sein, die haben aber durchaus Forderungen, ja, die ich durchaus begrüße, ja, ohne jetzt inhaltlich in das Wahlprogramm reingehen zu wollen. Okay, auch unabhängig davon, ob jetzt die Partei oder eine andere Partei dann die favorisierte Wahl ist, was würdest du denn tatsächlich Leuten, die sich jetzt, die so sich winden und nicht wissen, wählen oder nicht wählen und die eher dazu tendieren, vielleicht dann doch nicht zu wählen, was würdest du denen sagen, um sie zu überzeugen, jetzt bist du sozusagen mal derjenige, der überzeugen muss, was würdest du denen sagen, damit sie dann doch zur Wahlurne wackeln? Ja, ich würde denen nicht viele Argumente in die Hand geben können, zur Wahlurne zu gehen. Ich würde zum Beispiel sagen, in Bayern wählen die Leute aus Tradition CSU, ob die jetzt wissen, für was die stehen oder was nicht. Ich weiß von einem Bekannten, der ist irgendwann von Frankfurt nach Bayern gezogen und ist da gleich Mitglied in der CSU geworden, damit er vielleicht ein Kind adoptieren kann. Aber das ist schon wieder DDR, ja. Yeah. Du musst Parteimitglied bei der SED sein oder du musst staatstreu sein, damit du studieren darfst, ja. Und das haben wir in Westdeutschland auch. Da wählen die Leute in Bayern CSU, damit sie Karriere machen können. Da frage ich dich, Tom, was ist da besser eigentlich? Nichtwähler oder einer, der aus einer Raison oder aus Karrieregründen oder was die Familie so macht, eine Partei wählt, von der man am Ende des Tages überhaupt nicht weiß, für was steht die oder überhaupt auch politisch völlig desinteressiert ist? Ja, da ist doch der Nichtwähler eigentlich konsequenter. Also du merkst schon, mir würde es schwerfallen, jetzt Nichtwähler davon zu überzeugen, am Sonntag zur Wahlurne zu gehen. Okay, gut. Dann sage ich jetzt mal, liebe Nichtwähler, geht bitte trotzdem zur Wahl und wählt im Zweifel ruhig die Partei. Denn, ja Gott, wenn die über 5% kommt, dann wird es auch nochmal lustig, oder? Es wäre ähnlich unterhaltsam wie damals, als die Grünen neuen Bundestagswahlen, mein Gott, im Bundestag waren. Ja, wir denken an Joschka Fischer, wie er den Bundestagspräsidenten mit der Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Das würde dann nochmal im Prinzip weitergeführt werden. Wir haben ja auch schon die Partei in einem großen Parlament, nämlich am Europaparlament. Das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Es gibt ja im Europaparlament diese 5%-Hürde nicht, eine sehr geringe Hürde. Ich müsste jetzt lügen, 3% oder gibt es überhaupt eine Hürde? Und die Partei ist tatsächlich im Europaparlament und der Sonneborn, der Gründer der Partei und zumindest ehemaliger Titanic-Chefredakteur aus dieser Satirezeitschrift ist ja diese Partei letztendlich entstanden, hat eine sehr beachtenswerte Rede zu Erdogan gehalten, ja, die man sich durchaus von etablierten Politikern in diesen Tagen, ja, wo die Pressefreiheit dort mit Füßen getreten wird, wo Andersdenkende massenhaft verhaftet und eingekerkert werden, durchaus wünschen würde. Ja. Und da muss ich sagen, die Partei wäre auch im Deutschen Bundestag inhaltlich definitiv eine Bereicherung und nicht nur aus humoristischen Gründen, sondern durchaus auch aus inhaltlichen Gründen, einfach mal den Finger in die Wunde zu legen. Hm. Ja gut, und die Titanic ist natürlich klassisch linke Satire. Also von daher ist es ja durchaus linke Politik, die man wählt. Gar keine Frage, ja. Okay, du hast mich insofern jetzt bekehrt, will ich noch nicht sagen, aber durchaus ins Grübeln gebracht, möglicherweise. Ich wollte eigentlich die Linke wählen. Ich sag das jetzt einfach mal so. Hört ja keiner, wollte ich fast sagen, aber es werden wahrscheinlich dann doch wahrscheinlich ein paar Leute hören. Aber möglicherweise dann doch die Partei. Ich weiß es noch nicht genau. Aber alles in allem, so viel steht mal fest. Großartiges Gespräch mit dir. Vielen, vielen herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und ja, ich gehe jetzt mit so ein kleines bisschen Parteifeeling aus diesem Gespräch heraus. Ja, schön, da habe ich dich überzeugt. Na, gut. Noch nicht so ganz, aber du bist auf dem guten Weg, auf jeden Fall. Andi Klünder, vielen herzlichen Dank nach Frankfurt und tschüss. Ciao. Ich schwöre. Herzlich willkommen, Christoph Jesse. Ja. Hallo. Grüß dich, Christoph. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal das Vergnügen. Da hatten wir kurz über Syrien gesprochen und jetzt hast du dich wieder freiwillig gemeldet. Erstmal vielen herzlichen Dank dafür. Mhm. Diesmal geht es um die Wahl am 24. September 2017. Und die große Frage, gehst du wählen oder nicht? Also ich gehe auf jeden Fall wählen. Ich habe das eigentlich immer schon gemacht, seit ich wählen darf. Und möchte von dieser alten Gewohnheit eigentlich auch nicht abrücken. Mhm. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass es für mich, und ich denke, das ist für die Leute meiner Generation wohl allgemein so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Ich sag mal, politisch sozialisiert worden in den 70er Jahren. Und da gehörte das einfach dazu, dass man sich politisch zumindest äußerte, wenn man schon nicht politisch aktiv war, dass man aber doch auf jeden Fall seine Stimme abgab, weil es irgendwie auch zum staatsbürgerlichen Vertrag zwischen mir und dem Land, in dem ich lebe, nun mal gehört. Hast du denn das Gefühl, dass zwischen heute und den 70er Jahren sich an den Wahlen oder den Wahlkämpfen etwas verändert hat? Wahlkämpfe haben sich eigentlich, zumindest die Wahlkampagnen, eigentlich immer schon geähnelt. Ja, man hat also, man versucht auf irgendwelchen Plakaten oder werbemäßig im Fernsehen oder im Radio größtmögliche Anzahl von Leuten anzusprechen, um die auf seine Seite zu ziehen. Es empfiehlt sich dann ja nicht, großartig komplizierte Sachverhalte im Wahlkampf zu verhandeln. Denn, wie die Erfahrung gezeigt hat, sind die Leute dann nicht mehr bereit, sich darauf einzulassen. Wenn also jemand sagt, tolles Land, lebe ich gerne, wählt mich, geht so weiter, dann landet er damit bei erheblich mehr Leuten, als wenn er jetzt eine großartige Umweltproblematik behandelt oder Entsorgungsproblematiken oder so. Also insofern ist es eigentlich immer schon gleich geblieben. Die Leute übrigens, wie ich finde, auch. Also wenn es heute mehr Wahlverweigerer gibt, dann wird es wohl am ersten damit zusammenhängen, dass es allgemein eine Tendenz dazu gibt, sich ins Private zurückzuziehen. Die Leute bringen das, was diese krawattenverzierten Leute im Fernsehen da so machen und sagen, bringen die mit ihrem eigenen Privatleben überhaupt nicht mehr in Verbindung. Sie lehnen es eigentlich ab, anzuerkennen, dass das einen Einfluss auf ihr Leben hat. Und insofern sind sie auch nicht mehr bereit, sich damit zu beschäftigen. Und viele gehen dann eben halt einfach nicht wählen. Naja. Also der Wahlkampf, zumindest sagen das Kritiker, dieses Jahr ist auch insofern sehr speziell. Und ich nehme das tatsächlich auch so wahr, dass ein Martin Schulz im Prinzip auf der Suche nach dem richtigen Thema ist, das irgendwie zündet und das aber nicht so richtig hinkriegt. Und Angela Merkel ja eigentlich überhaupt keinen Wahlkampf macht. Also das Letzte, was man von ihr las, dass sie in Urlaub gefahren ist. Ist das überhaupt ein spannender Wahlkampf? Nein, das ist es, das wollen die Leute ja auch gar nicht. Die Leute wollen ja nichts, was sie aufregt oder was sie, wo sie sich große Sorgen machen müssen. Ja, tatsächlich, sicher. Ja, natürlich. Die Leute wollen ihre Ruhe haben. Die wollen eigentlich, dass alles so ist, wie es weitergeht, wie es ist. Und solange es genug gibt, Leute gibt, die ihnen einreden, dass das auch alles toll so ist, wollen sie auch, dass es so bleibt. Und gerade dieses politisch Amöbenhafte von Angela Merkel passt gut ins Bild, ja. Die umfließt ihren Gegner, ja, bis sie seine Position eingenommen hat und vertritt dann vehement das, was sie vorher praktisch, wo sie vorher nichts von wissen wollte. Das wird dann zu ihrer eigenen Position. Das haben wir schon des Öfteren gesehen. Und genauso funktioniert das. Was sagst du dem Nichtwähler, der uns einen Brief geschrieben hat? Den haben wir dann auch veröffentlicht. Ich lese hier mal einen Satz oder einen Absatz kurz vor. Da schreibt der Nichtwähler, also der sich entschieden hat, dieses Jahr nicht zu wählen, alle 4 Jahre soll die Armut bekämpft werden, soll die Arbeitsplätze wieder besser werden, soll Geld bei den Bürgern ankommen. Ein halbes Jahr lang werden die Dinge versprochen, die beim letzten Mal auch schon versprochen wurden. Ich glaube inzwischen, dass die Parteien 4 Jahre lang im Nebenberuf an ihren Wahlkampfprogrammen feilen, um im Hauptberuf das Gegenteil davon zu tun, was sie da reinschreiben. Immer das Gleiche, nie mit einem greifbaren Ergebnis. Ist es das denn wirklich, was die Leute wollen? Oder teilst du diese Analyse, sage ich jetzt mal so? Ich teile diese Analyse zum Teil, ja. Allerdings habe ich erhebliche Zweifel daran, dass die Politiker, wenn sie es denn überhaupt sind, so lange an ihren Wahlprogrammen feilen. Das glaube ich nicht. Das wird wohl eher situativ entschieden. Ich sage solchen Leuten, dass sie sich darüber im Klaren sein müssen, dass wenn sie nicht wählen gehen, die Leute, die ihnen garantiert nichts Gutes wollen, auch garantiert wählen gehen. Ja, also Leute, die zum Beispiel sich rechtsextremistischen Parteien hingezogen fühlen, die gehen auf jeden Fall wählen. Die sind nämlich engagiert. Die haben nämlich ihre Vorurteile und ihren Hass und wollen es durchsetzen. Und die werden auf jeden Fall wählen gehen. Wenn er es nicht tut, die anderen tun es. Und ich finde das Argument genug. Also die Rechten sind wählerfreudiger als die Linken. Das gibt ja eigentlich ein trauriges Bild für die Linken, oder? Die Rechten sind, glaube ich, nicht wahlfreudiger als die Linken. Sie sind wahlfreudiger als das große Ganze. Ja, man... Weißt du, ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit bin ich schon in sehr viele Privathaushalte gekommen und habe so einen Einblick da gewonnen, ne? Und das Bild ist eigentlich immer das Gleiche. Wenn die Leute ihren Kaffee auf dem Tisch stehen haben und das Auto vor der Tür und im Fernsehen läuft Rote Rosen, dann ist der Tag rund, dann sind die zufrieden und mehr wollen die auch gar nicht, ne? Dagegen die Leute, die tatsächlich ein Anliegen haben, und die Rechten, muss man ja so sagen, haben ja auch ein Anliegen, die engagieren sich dafür, die leben dann ihre Meinung und die äußern die auch entsprechend, engagieren sich und gehen demzufolge natürlich auch viel eher wählen als die, wo alles so schön bunt ist und gesund und zu Hause und gemütlich, die bleiben dann da in ihrem Kokon. Okay, abschließend, also dein Appell an eher links eingestellte Menschen, geht wählen. Geht auf jeden Fall wählen, denn eure Gegner werden es mit Sicherheit tun. Herzlichen Dank, Christoph. Ja? Ich schwöre. Meine nächsten Gesprächspartner sind Evelyn Hett und René Kiem aus Dortmund. Moin aus Hamburg zusammen. Wunderschönen moin, Tag. Moin. Grüß euch, schönes Wetter und wir fiebern alle schon der Wahl entgegen am 24. September, oder fiebern wir vielleicht doch nicht? Wie ist das bei euch? Also bei mir tiefenentspannt, 24. September, war klar, dass der kommt. Man hat lange Zeit Zeit gehabt, sich darauf gedanklich vorzubereiten. Deswegen also mit den Jahren wird das etwas entspannter, finde ich. Okay, tiefenentspannt scheint auch Angela Merkel zu sein, die ja quasi gar nicht stattfindet. Aber vielleicht erstmal die Eingangsfrage. Ihr geht wählen, vermute ich, oder? Also ich auf jeden Fall. René? Ja, natürlich auch, halte ich auch wichtig und das halte ich auch für die Grundaufgabe eines jeden Bürgers. Auch der wahlberechtigt ist natürlich entsprechend auch sein Wahlrecht in Anspruch zu nehmen, ganz klar. Der Wahlkampf, wie beurteilt ihr den? Kann man überhaupt vom Wahlkampf sprechen? Inwiefern soll ich das verstehen? Manipulation oder wie ist das gemeint, Tom? Nein. Ich will hier keine Verschwörungstheorien auspacken, aber ich sag mal so, ich habe so dieses verklärte, naive, klassische Bild, dass ein Wahlkampf, keine Ahnung, im Wesentlichen schon aus zwei großen Volksparteien besteht, die charismatische Kandidaten haben, die sich mit unterschiedlichen Inhalten gegenseitig unter Druck setzen. Das sind so die Dinge, so wie ich mir das in etwa vorstelle. Und so ein Wahlkampf kann ich irgendwie nicht sehen. Naja, gut, aber da reden wir ja schon. Ja. Na, ich sag, das sehe ich halt auch ähnlich, aber ich meine, das haben wir ja schon seit mehreren Jahrzehnten schon so, dass der Wahlkampf zwischen der SPD und der CDU stattfindet und dann die Randparteien wie FDP, die Grünen etc. Versuchen daran, sich zu beteiligen. Ne? Also, ich finde, die haben schon eine gewisse Übermacht, das ist schon so, ja. Ja. René, du hast eben gesagt, es sei im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob du das Wort benutzt hast, aber es sei Bürgerpflicht, zur Wahl zu gehen. Nee. Hast du den Eindruck, dass du auch wirklich die politische Landschaft im Land mitbestimmen kannst, wenn du wählst? Natürlich kann ich die politische Landschaft auch mitbestimmen, wenn ich wähle. Wenn mir das nicht ausreicht, ja, dann muss ich selbst auch mal in die Bütt steigen. Dann kann ich mich selbst auch im Stadtrat oder auf anderen Ebenen entsprechend politisch engagieren. Und kann mich da noch anders mit einbringen. Also das steht einem auch jedem frei. Immer nur Befindlichkeiten zu äußern, ich bin hiermit nicht zufrieden und damit nicht zufrieden, das kann für mich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und wo das hinführt, wenn man keine Demokratie hat, das sehen wir ja, wenn man auch mal ein paar Jahre zurückschaut, ich sag mal ehemalige DDR, wer so leben möchte, naja, der soll das tun. Der kann vielleicht irgendwo Richtung Osten auswandern. Der kann sich da vielleicht verlustieren. Evelyn? Ja, sehe ich genauso. Wahl ist an der Stelle Pflicht, in Anführungszeichen Pflicht. Wenn ich mich nicht ständig dahinstellen will und sagen will, ja, Angela Merkel oder von mir aus mein bester Freund Herr Schulz ist der andere, ja, da muss ich schon mitwählen und dann muss ich schon meine Stimme an der richtigen Stelle machen. Und ich finde es tatsächlich auch in diesem Jahr oder in diesen Jahren ganz besonders wichtig, weil wir uns ja auch mit so einer Partei zu befassen haben, mit den drei Buchstaben, mit AfD. Okay. Und ich finde, gerade dann muss man wählen gehen. Das ist meine persönliche Ansicht. Ja, ich meine, es gab durchaus Wahlen, wo, das ist ja so das Argument, wer nicht wählt, unterstützt im Grunde genommen Parteien wie die AfD. Darauf läuft es ja so ein bisschen hinaus, ne? Ich weiß gar nicht, bei welcher Wahl es war. Ich glaube, war das nicht sogar Hessen, Nordrhein-Westfalen, ich weiß es nicht mehr. Da war die Wahlbeteiligung tatsächlich deutlich höher als in den Vorjahren. Allerdings sind dann ganz viele Stimmen dann eben auch zur AfD gewandert. Was dann ja das Argument, wenn man nicht wählt, dass man dann die AfD wählt, eigentlich so ein bisschen aushebelt, ne? Ja, aber da müssten halt sich deutlich mehr Leute an der Wahl generell beteiligen. Und ich finde, es herrscht eine gewisse Wahlmüdigkeit vor, wenn man das so ein bisschen verfolgt, ist meine Ansicht. Ist das erklärbar oder ist das nachvollziehbar, dass immer mehr Leute sagen, im Prinzip... Natürlich ist es erklärbar. Wenn man sich mal die brennenden Themen anschaut, der nächsten 10, 15, 20 Jahre... Ich sage nur demografischer Wandel. Wir werden immer älter, jüngere Leute wachsen weniger hinzu. Wir haben das Thema Zuwanderung, wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema Industrie 4.0. Und wenn ich solche Themen nicht proaktiv in den Fokus stelle, entsprechende Szenarien aufzeige, welche Chancen sich denn da eigentlich bieten, dann falle ich natürlich zurück und dann überlasse ich an sich viele Felder, einer Partei wie der AfD, die mit Technologien kommen will, wo ich wirklich nur den Kopf schütteln kann, mit Braunkohle und dergleichen. Also was wirklich in heute, nicht ansatzweise ins 21. Jahrhundert fällt. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ich meine, wer geht auch in die Politik? Muss man natürlich auch so ehrlich sein. Leute, die in der freien Wirtschaft was erreichen können, die werden man natürlich nicht in der unbedingt in der Politik sehen und die solche Themen auch entsprechend adressieren können. Aber es wäre sehr wichtig, wie gesagt, demografischer Faktor, Digitalisierung, das ganze Thema Bildung. Wie schaffen wir es eigentlich, dass junge Leute, die ohne Schulabschluss sind, die an sich die klassische Hartz-IV-Karriere einschlagen werden, wie schaffen wir es denn eigentlich, die Generationen, die sich dann daraus auch wieder erwachsen, wieder in Berufsleben zurückzuführen? Also da sehe ich viele Chancen an sich, die nicht wirklich proaktiv angegangen werden. Also ich würde mir da mehr Machertum natürlich schon wünschen, auch in der Politik, als mehr Richtung Verwaltung und Werte aufzuzehren, die von zukünftigen Generationen erstmal wieder erwirtschaftet werden müssen. Ich sage nur, dass wir systemrelevante Banken stützen müssen. Halte ich für sehr fragwürdig. Wie gesagt, ich sehe andere Themen, die ich ja eben sagte, wie Industrie, wie demokratischer Faktor und natürlich auch das Thema Bildung, die viel mehr in den Fokus gestellt werden müssen. Und dann kann ich mich natürlich auch ganz anders mit Sachkompetenz unterscheiden zu Parteien wie AfD und dergleichen mehr. Aber ein kleines bisschen hin und her gerissen musst du dich ja eigentlich schon fühlen, René. Weil wenn du auf der einen Seite sagst, dass Politiker eigentlich die Leute sind, die nicht in die Wirtschaft gehen, beziehungsweise in der Wirtschaft keine Chance haben, gleichzeitig aber ja diesen Politikern deine Stimme bei der Bundestagswahl gibst, dann muss es ja schon ein bisschen prickeln in dir, oder? Natürlich prickelt es da in mir, das muss ich ganz klar sagen. Da denke ich auch vielfach, ja, also wie könnte ich vielleicht das noch vereinbaren? Selbst Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein, selbst an der Front zu stehen, um entsprechend natürlich auch die Kundenaufträge abzuarbeiten oder natürlich auch hier eine Company zu finanzieren. Auf der anderen Seite vielleicht auch noch mehr in politisches oder anderes Engagement hineinzugehen, ganz klar. Ihr seid ja im digitalen Bereich, Qualitätssicherung und so weiter, seid ihr ja tätig. Dann müsstet ihr ja, im Prinzip müsstet ihr die FDP doch lieben im Moment, oder? Also wenn es darum Digitalisierung geht, und so, ne? Ja, natürlich, wenn es darum geht, wie meine politische Gesinnung ist, dann kann ich ganz klar sagen, dann wäre das ein Mix. Dann wäre das in der Tat auch ein Mix aus liberalen Vorstellungen, wie sie die FDP hat. Da gehört auch so Themen wie Digitalisierung mit Sicherheit dazu. Ich habe aber auch ein Herz für die Grünen oder eben auch für die Piratenpartei. Also das wäre schon so ein Crossover aus verschiedenen Parteien, die ich da für mich sehe. Das muss ich sagen, ja. Okay. Unterschreibe ich. Sehe ich ganz genauso. Okay, ja, gut. Sehe ich ganz genauso, weil keine der Parteien tatsächlich das alles abbildet, was ich mir persönlich auch in einer lebenden Demokratie vorstelle. Muss man ja nicht beschönigen, es sind viele Dinge sind veraltet, verkrustet. Da gehört einfach mal so ein bisschen so ein Makeover drüber. Und ein paar dieser Parteien, die René gerade aufgezählt hat, haben in ihrem Parteiprogramm genau diese Punkte, aber eben halt nicht alle. Und deswegen wäre es tatsächlich so ein Crossover. Das ist tatsächlich so, ja. Okay, also es fehlt eigentlich die Partei, die das miteinander vereint, was ihr euch wünschen würdet. Und ihr müsst jetzt einen Kompromiss machen, denn ihr habt ja nur zwei Kreuze, die ihr machen könnt. Natürlich, ja. Aber das gehört eben auch zur Demokratie dazu. Da schließt sich ja der Kreis Richtung Demokratie, dass man eben auch nicht sagen kann, so es gibt das komplette Wünsch dir was, sondern entsprechend, ich muss dann meine Prioritäten setzen. Und das halte ich für legitim. Und ansonsten, wieder sind wir wieder genau bei dem Punkt. Wenn ich sage so, ich wünsche mir diesen Crossover, ja, dann muss ich mich selbst in die Bütt begeben und muss andere Fürsprecher für mich gewinnen, muss meine Fanbase entsprechend aufbauen, um dann mit diesen Themen dann Mehrheiten für mich zu erzielen. Also die Dinge greifen ineinander. Also Veränderung im Kleinen, indem man selbst aktiv wird. Natürlich. Jeder kann was tun, auf welcher Basis auch immer, kann er sich in die Gesellschaft mit einbringen. Und das ist nicht nur politischer Natur. Soziale Aspekte, wie auch immer, vielleicht auch mal einen Ausflug machen zur Schule, um da mal einen Vortrag zu halten von dem, was man beruflich so macht, um junge Menschen für was zu begeistern. Das gehört doch alles mit dazu. Ja. Gut, macht die Politik ja auch, allerdings immer nur 2 Monate vor dem Bundestagswahlkampf, ne? Ja, natürlich. Deswegen muss das natürlich kontinuierlich sein. Und das sind wir auch wieder bei einer Schwachstelle, die ich auch sehe. So einen Wahlkampf nur 2 Monate vor Torschluss zu machen, halte ich für deutlich zu wenig. Ich habe eben ja die dringenden Themen gesagt, Digitalisierung, Arbeitsmarkt, der komplett sich revolutionieren wird, demografischer Faktor, das sind Dinge, die muss ich an sich tagtäglich auf der Agenda haben, Bildung, um wirklich für mich auch nachhaltig Wählerschaft zu generieren. Wahlkampf funktioniert heute anders als noch vor 10, 15, 20 Jahren, bin ich fest von überzeugt. Da sind wir auch wieder beim Thema Digitalisierung, soziale Medien und so weiter. Ich muss ja nicht, sage ich mal, bei jedem tagtäglich auf der Matte stehen und muss mich vorstellen, sondern ich kann ja entsprechend auch über soziale Medien mein Tun und Handeln, meine Ideen vorstellen und finde dann auch wieder natürlich darüber neue Wähler. Muss man mal drüber nachdenken. Muss man mal ein bisschen moderner werden. Ich sage nur eins bei dem Thema, warum kommen eigentlich Facebook, LinkedIn, Oracle, Microsoft, wie sie alle heißen, diese ganzen IT-Companies aus den USA? Vielleicht auch so ein Thema Innovation, was uns vielleicht auch einfach abgeht. Vielleicht sind wir auch in vielen Punkten auch zu träge geworden. Bin ich auch bei der Industrie, muss ich auch ganz klar sagen. Okay. Ja, Evelyn? Ich sehe ich ähnlich. Ich denke, dass die Politiker in der heutigen Zeit sich Dinge, die wir ja unter anderem ja auch stark unterstützen, Qualitätsmanagement, Führungskrafttraining, das Thema Authentizität, Vorbildfunktion, die fehlen einfach vielen. Ich vermisse das so ein bisschen bei den Politikern. Es wird viel erzählt, viel heiße Luft kommt dann gerne vor dem Wahlkampf. Und danach werden sie faul und träge. Danach kommt nichts mehr. Aber eingefordert wird ganz viel, aber gebracht wird nichts. Gut, das waren jetzt ja fast schon Argumente, die jetzt auch Nichtwähler hätte bringen können. Ja, nur mit dem Unterschied, ich sehe es kritisch, gehe aber wählen, weil ich etwas mich daran beteiligen möchte. Ich stelle mich ja jetzt nicht hin und sage, es ist alles schlecht. Dann bin ich ein Nichtwähler. Ganz klar. Ich kann mich aber hinstellen und sagen, okay, ich sehe Punkte, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin, wo ich denke, da muss was verbessert werden. Und dann muss ich wählen gehen. Ja, perfektes Schlusswort an dieser Stelle. Zumindest von meiner Seite aus. Es sei denn, René, du wolltest doch was loswerden, was irgendwie das Schlusswort von Evelyn noch toppen kann. Also mit Sicherheit nicht. Also ich kann da der Evelyn nur beipflichten. Und wie gesagt, was Persönlichkeiten angeht, bin ich da auch vollkommen ihrer Meinung. Auch das Thema Leadership unterstütze ich. Vielleicht kann man es nochmal schließen zum Thema Fußball. Wenn man sich mal jemanden anschaut wie Jürgen Klopp, der wirklich ein Menschenfänger ist, der wirklich charismatisch auch Ansprachen halten kann, nicht nur was die Mannschaft angeht, was auch an die Fans angeht. Das hat einfach Stil, das hat einfach Standing, das nimmt dann einfach mit. Und wenn man dann sich mal das Portfolio an Personen in der Politik ansieht, da reicht ja keine ansatzweise ran. Und ja, das soll dann vielleicht natürlich auch wieder ein bisschen zu denken geben. Das heißt nicht, dass ich nicht wählen gehe, aber mal den Punkt in die Wunde zu legen, das soll ja schon berechtigt sein. Also ich habe mich vor kurzem dabei ertappt, das darf ich jetzt gar nicht sagen, ich bin der Betreiber eines linken Blogs, aber ich habe mich vor kurzem tatsächlich dabei ertappt, dass ich mir dachte, ach Gott, irgendwie sowas wie Franz Josef Strauß, das wäre nochmal was. So einer mit Ecken und Kanten, der so richtig krass irgendwie um sich schlägt und sachlich absolut unterirdisch ist, aber immer genau weiß, was er will. Also wenn man ihm eins unterstellen kann, dann war der wirklich authentisch, jedenfalls zumindest in meiner idealisierten, verklärten Wahrnehmung, die ich habe. Ja. Ich war damals ja noch Kind oder Jugendlicher. Und da stimme ich dir schon zu, René. Also diese Charismatiker, ich meine, sind wir mal ehrlich, also Martin Schulz ist kein Charismatiker, Martin Schulz ist ein Witz mit Bart. Also das ist einfach so. Aber, ja, Ja. Da würde man sich schon mal ein bisschen mehr wünschen an der Anstelle. Ja, in der Tat. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, jetzt also, viele. Ja, Evelyn, bitte. Im Vergleich zu Angela Merkel und Martin Schulz muss man dann Angela Merkel deutlich mehr Authentizität zusprechen, ne? Naja, die Diskussion würde jetzt zu weit führen, das glaube ich eher nicht. Also authentisch. Authentisch finde ich sie nicht. Ich finde sie extrem unauffällig und darüber hinaus weiß sie natürlich genau, was sie will und sie weiß auch, mit welchen Mitteln sie das umsetzen kann. Authentisch, ich glaube schon, dass sie also durchaus eine Konstruktion ihrer selbst ist und das eben auch sehr perfekt ausgebaut hat in den Jahren. Aber gut, okay, das ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Auf jeden Fall, ihr beide seid der Meinung, geht wählen, geht nicht wählen, weil ihr dann eure Stimme verschenkt und dementsprechend auch die Einflussmöglichkeiten. So fasse ich das mal zusammen. Richtig. Sehr gut, richtig, ja. Wunderbar. Von meiner Seite auch besten Dank. Ja, gerne. Ich bedanke mich und war jetzt mal eine Dreierkonstellation, hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ja, noch einen schönen Abend. Ich glaube, es gibt auch noch Fußball heute Abend. Vielleicht gucken wir noch ein bisschen. Ne? Natürlich. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ich wünsche dir einen schönen Abend und hat viel Spaß gemacht. Jo, ja, Dito, danke. Tschüss. Ciao. Ja. Ich schwöre. Ja, mein nächster Gesprächspartner ist Christian Schwalb aus Halle. Hallo Christian. Ja, hallo, grüß dich dann. Christian, wir sprechen über die Wahl am 24. September 2017 und über die Frage, gehst du wählen oder gehst du nicht wählen? Also ich mache Briefwahl, also ich gehe ja wählen. Du gehst wählen, okay. Was treibt dich an? Warum gehst du wählen? Also bei dieser Wahl jetzt habe ich das erste Mal, ehrlich gesagt, sehr stark geschwankt. Also ich war bis jetzt immer wählen, aber ich bin ja nun auch nicht mal der Jüngste und anhand der Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre, die ich da so beobachten durfte bei uns, da zweifle ich immer mehr eigentlich an dem Sinn der Wahlen, da jetzt es so aussieht, dass egal welche Partei eigentlich gewählt wird, es für Arbeitnehmer eigentlich immer schlechter wird. Und deswegen glaube ich da nicht so sehr dran. Das was ist, ich auch nicht. Ist jetzt ja, eher, du argumentierst jetzt eigentlich eher wie ein Nichtwähler, ehrlich gesagt. Genau. Aber ich habe mich trotzdem entschlossen zu wählen, weil ich nicht möchte, dass meine Stimme quasi verloren geht. Das ist für mich im Grunde der entscheidende Punkt. Okay. Kannst du denn Nichtwähler verstehen? Kannst du die nachvollziehen? Also früher nicht, heute kann ich es nachvollziehen. Was hat sich geändert? Was ich gerade sagte. Also ich glaube nicht, dass man mit Wahlen was in diesem Land radikal ändern kann, also gesellschaftlich ändern kann. Also siehst du es im Grunde genommen eher so ein bisschen als deine Bürgerpflicht an. Oder auch fürs gute Gefühl. Naja, nee, fürs Gefühl nicht. Vielleicht hätte ich ein bisschen schlechteres Gefühl, wenn ich nicht gehen würde. Mir geht es einfach darum, diese Stimme nicht verloren gehen zu lassen und meiner Partei im Grunde, die ich wählen möchte, zumindest zu geben, auch wenn es am Ende quasi nichts groß ändern wird. Okay, gut. Klingt desillusioniert, aber nicht verzweifelt, würde ich mal sagen. Nee, verzweifelt nicht, aber ein Stück weit das stimmt, da stimme ich dazu. Okay. Alles klar, Christian, das war's auch schon. Na prima. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüssi. Ich schwöre. Mein nächster Gesprächspartner, mein nächster Gast ist Jörg Gastmann. Jörg, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich habe schon mit einigen Leuten darüber gesprochen, ob sie denn nun wählt oder nicht. Und jetzt bist du an der Reihe. Erzähl mir doch mal, ob du wählst oder nicht. Wie du die ganze Wahlkampfsituation siehst, ja, diesen ganzen Wahlkampf 2017. Ja, beim Stichwort sehen, da sehe ich aus dem Fenster, da sehe ich gerade zwei Wahlplakate, die hängen wirklich vor meinem Fenster. Da sehe ich zum Beispiel, wie Christian Lindner für ein Herrenparfum wirbt, wie Jens Berger so treffend im Vergleich. Nein, im Ernst, er spielt gerade mit einem Handy rum und darüber steht Digital First, Bedenken Second. Also wir von der FDP denken nicht über Digitalisierung des Arbeitslebens nach, sondern wir stürzen uns rein. Der Markt soll es richten. Das ist natürlich keine Alternative. Darüber hängt ein gewisser Herr Kleine hier bei mir im Wahlkreis, kenne ich nicht, von der SPD, die ich auch nicht wählen werde, weil ich ein Martin-Schulz-Gegner bin, weil er ein Agenda 2010-Unterstützer ist. Ja, und so kann ich im Grunde genommen nach und nach die großen Parteien mal ausschließen und man nennt mich auch Mr. Kleinpartei, weil ich meistens kleine Parteien wähle. Mhm. Bei der letzten Europawahl habe ich zum Beispiel Martin Sonneborn und die Partei gewählt, die Satirepartei, weil Wahlen wirklich eine Realsatire sind. Das kann man damit zum Ausdruck bringen. Ich bin eigentlich ein Wechselwähler. Ich wähle jedes Mal was anderes. Und ich wähle auch gerne mit der Erststimme was anderes als mit der Zweitstimme. Und zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl, da habe ich mit der Erststimme Freie Wähler gewählt und mit der Zweitstimme, ich weiß gar nicht mehr, wie die Partei hieß. Ich weiß noch, sie war aus Essen. Das war eine ganz lustige Partei. Ja, und bei der kommenden Wahl, da schwanke ich noch. Ich habe mal recherchiert bei bundeswahlleiter.de, wer steht auf dem Wahlzettel. Es sind 42 Parteien. Und ich schwanke noch zwischen die Partei und der Tierschutzpartei. Da kann man nicht bei beiden nichts falsch machen. Ja, wie man es nimmt. Also Nichtwähler könnte jetzt entgegnen, na gut, okay, also an der Konstellation innerhalb des Bundestages wirst du natürlich durch diese Wahl nichts ändern. Aufgrund der 5%-Hürde. Ja, ja und nein. Sagen wir mal so, ich denke da eher langfristig. Also kurzfristig ist richtig, ändert man dadurch nichts. Aber ich sehe das auch anders als diejenigen, die einfach resignieren und sagen, die Partei schafft sowieso nicht über die 5%, also wähle ich die nicht. Das hat man gesehen zum Beispiel bei der Abgeordnetenhauswahl 2011 in Berlin, als die Piratenpartei kurz vor der Wahl in Umfragen bei 4,8% stand. Und dann gab es einen Boost. Dann haben Leute gesagt, oh, die schaffen das vielleicht doch, dann wähle ich die. Und am Ende landen die bei fast 9%. Also diese 5%-Hürde, die ist ja antidemokratisch, verfassungswidrig. Und die zementiert dieses Kartell, das wir da oben haben. Das ist ja der Grund, weshalb sich da nie was ändert. Und dann kommen immer wieder Leute, die sagen, ja, Weimarer Verhältnisse, wenn wir viele kleine Parteien haben, ja, dann guckt euch mal das Europaparlament an. Da haben wir unheimlich viele kleine Parteien. Da gibt es keine 5%-Hürde. Deshalb ist die Partei auch zum Beispiel auch drin. Das Problem ist ja nicht die Zahl der Parteien, sondern das ist der Fraktionszwang. Und das heißt, der Fraktionschef sagt immer, ihr habt so abzustimmen, wie der Parteivorstand das will. Und wenn nicht, dann seid ihr bei der nächsten Wahl nicht mehr dabei. Seid ihr raus aus der Landesliste. Ja, das war ja ganz interessant. Bei der Ehe für alle wurde dieser Fraktionszwang, der ja tatsächlich wirklich mehr als fragwürdig ist, aufgehoben. Ja. Und plötzlich hieß es, ihr dürft jetzt das machen, was ihr eigentlich sowieso machen sollt, nämlich nach eurem Gewissen abstimmen. Genau, genau. Und dass sie das so gefeiert haben, das fand ich schon einigermaßen absurd. Das ist doch selbstverständlich. Das sollte doch immer so sein. Ja, oder dann immer diese namentlichen Abstimmungen. Da haben wir einerseits ein Wahlgeheimnis und dann gibt es die namentlichen Abstimmungen, damit man die Abweichler immer unter Druck setzen kann. Absurd. Also wenn wir diese 5%-Hürde nicht hätten, dann sähe der Bundestag ganz anders aus. Dann wäre der Kunterbund, dann hätten wir ja viele, viele kleine Parteien. Aber was einige nicht oder was die wenigsten wissen, man nennt mich Mr. Kleinpartei nicht nur, weil ich Kleinparteien wähle, sondern weil ich auch mal eine angeboten hatte. Ich war mal 2 Jahre lang Bundesvorsitzender einer Kleinpartei, die hieß DDP, Deutsche Demokratische Partei. Das war im Grunde genommen... Ja, also ich habe mal eine Partei gegründet, die hieß Strategiepartei. Dann habe ich mich mit, ich glaube, mit 23 anderen kleinen Parteien getroffen. Dann haben wir gesagt, was können wir zusammen machen, statt dass wir jetzt als Opposition so total zersplittert sind. Lass uns Kräfte bündeln. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind ja da so uneitel, dann lösen wir unsere Partei auf und schließen uns einer anderen an. Dann haben wir uns der DDP angeschlossen. Die haben mich dann 2009, ein halbes Jahr später, zum Bundesvorsitzenden gewählt. Dann habe ich dann 2 Jahre lang das Ganze da, also wirklich Herzblut reingesteckt. Wir haben an 3 Landtagswahlen teilgenommen in NRW, in Rheinland-Pfalz und in Berlin. Und das Ergebnis war jedes Mal um die 0,1%. Und das lag auch daran, dass wir, selbstverständlich hatten wir das sensationellste und beste Programm aller Parteien, die es jemals gab in diesem Universum. Ja, sicher, sicher. Ja, ja, ist klar. Ich kann es aber auch nachweisen. Also kann man noch nachlesen. Wenn man auf Bandbreitenmodell geht, Inhaltsverzeichnis, da findet man das immer noch. Das haben wir als Kopiervorlage drin stehen. So, das habe ich 2 Jahre lang gemacht und ich habe wirklich alles versucht, um an die Medien ranzukommen, um überhaupt eine Wahrnehmung zu kriegen. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem kommen Kleinparteien nie raus. Ohne Wahrnehmung kriegt man keine Wähler, ohne Wähler kriegst du keinen Erfolg und ohne Erfolg kriegst du keine Berichterstattung, ohne Berichterstattung keine Wahrnehmung. Und in dem Kreis stecken wir immer fest, alle Kleinparteien. Und dann habe ich also nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, als die Piratenpartei es geschafft hat, gesagt, Mensch, die haben ein freches Marketing, die haben halt ganz einen anderen radikalen Ansatz, lass uns auch sowas machen, das wollten die anderen nicht und dann habe ich sie hingeschmissen. Dann habe ich gesagt, das hat einfach keinen Zweck. Man läuft immer wieder wie Don Quixote da vor die Windmühlen und läuft ins Leere, das hat gar keinen Sinn. Ja, aber wie gesagt, die Partei zur Entmachtung der Parteien kann man ja googeln, also einfach Partei Entmachtung, Platz 1 ist ein Interview mit mir bei Telepolis. Und da ist dann erläutert, was ich da für ein Konzept hatte. Indem man zum Beispiel sagt, in dem Moment, in dem jemand ins Parlament gewählt wird, verliert er seine Parteizugehörigkeit. Dann haben wir nur noch Parteilose im Parlament sitzen. Und dann gibt es auch keinen Fraktionszwang mehr, weil es keine Fraktionen mehr gibt. Dann haben wir da 600 Leute sitzen oder 598, die alle nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Und dann sollte es auch keine Berufspolitiker mehr geben, sondern die sitzen da eine einzige Legislaturperiode, dann gehen die nach Hause und müssen mit dem leben, was sie beschlossen haben. Das wäre okay. Ja. Also du sprichst jetzt im Prinzip ja von einem komplett neuen System. Ja. Ich denke, das kann man dann tatsächlich auf deiner Seite nachlesen. Ich kann das dann auch gerne verlinken innerhalb des Artikels. Aber nochmal zurück zur aktuellen Bundestagswahl. Das ist also letztlich ein System, das du ablehnst, wenn ich das richtig verstanden habe. Und trotzdem beteiligst du dich dran, indem du kleine Parteien wählst, die aber wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, über die 5%-Hürde nicht hinauskommen werden. Was versprichst du dir davon? Ein langes Signal. Also da müssen einfach mehr Leute mitmachen, kleine Parteien zu wählen. Und je größer der Balken am Ende wird für Kleinparteien, für sonstige, desto mehr Druck entsteht in den Großparteien. Und es ist auch eine Möglichkeit, indirekt was zu bewirken. Zum Beispiel hat sich ja die Linke von der SPD abgespalten, mehr oder weniger. Also sagen wir mal zum Beispiel Leute wie Oskar Lafontaine sind ja rübergewandert zur Linken und haben dann die SPD unter Druck gesetzt. Oder die AfD, die ist im Grunde genommen wie ein rechter Flügel der Union. Oder Leute, die früher Union gewählt haben, wählen AfD und die setzen dann die Union unter Druck, mehr nach rechts zu wandern. Und so kann man mit Kleinparteien auch die Großen bewegen. Wenn die Großen Angst haben, Stimmen zu verlieren, dann bewegen die sich und nur dann. Und zumindest dazu sind Kleinparteien gut. Ein anderer Hörer sagte vorhin, dass er grundsätzlich dafür sei, die 5%-Hürde abzuschaffen. Das sei undemokratisch. Ja, bin ich voll dabei. Das ist antidemokratisch, das ist verfassungswidrig. Wir haben ja laut Grundgesetz freie und gleiche Wahlen. Das ist aber nur Theorie. In der Praxis ist es ja nicht so. Zu den freien und gleichen Wahlen gehört ja auch, dass die Anbieter, nämlich die Parteien oder die Kandidaten, auch die gleichen Chancen haben. Und da kann man nicht sagen, nur die Großen haben Chancen. Das ist ja die Bundesliga. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen über den DFB-Pokal. Der ist so uninteressant, weil die Großen zu groß sind und die Kleinen zu schwach. Das macht keinen Spaß mehr, sich das anzugucken. Und das ist in der Politik ganz genauso. Wir haben einige Große, die haben ihr Kartell, die sind also abgesichert und die brauchen gar keine Konkurrenz zu fürchten. Und bei der AfD war es ein Sonderfall, weil da verdeckte Sponsoren dahinter stecken. Wenn man mal sieht, was so ein Wahlkampf kostet und was die von Anfang an für Mittel hatten, schon im allerersten Wahlkampf, da fahre ich hier über die Dörfer im Bergischen Land, sagen wir mal hier von Bergisch Gladbach nach Wipperfürth und sehe überall AfD-Plakate. Dann frage ich mich, wer bezahlt das? Also mit Parteispenden, die offiziell liefen, lief das nicht. Dann hatten die noch einen Sondereffekt. Darüber habe ich auch mal einen Artikel geschrieben, über die Partei der verrückten Professoren. Da gab es ja damals 321 VWL und BWL-Professoren, die Gründer waren der AfD. Und da sind die Medien sofort drauf angesprochen. Oh, Professoren, das sind so eine Art Götter hier bei uns in unserer Gesellschaft. Oh, das muss aber kompetent sein. Und dann haben die denen Öffentlichkeit verschafft. Damals noch, wie hieß noch der erste Parteivorsitzende von denen? Lucke. Ja, und solche Lucke-Leute oder wie jetzt noch dieser Meuthen, das sind ja auch alles so Erz-Neoliberale, Ultramarktradikale. Das fanden die alle ganz toll. Also ich meine, die Wirtschaftsredaktion von Spiegel und Süddeutsche und Co. und Zeit, die sind ja auch alle so neoliberal. Das gefiel denen natürlich. Und da hatten die Öffentlichkeit. Und mit der Öffentlichkeit kommt der Erfolg. Ja, aber um nochmal zurückzukommen, warum Kleinparteien wählen, wenn immer mehr Parteien sonstige wählen, dann schafft es irgendwann mal eine Kleinpartei über die 5%-Hürde oder die Großen fangen an, sich zu bewegen. Okay. Kannst du Nichtwähler in irgendeiner Form verstehen, nachvollziehen? Hast du Verständnis? Psychologisch ja. Das ist ja, sehr gut, kann ich das verstehen. Das ist ja reiner Frust zu sehen, es bringt wirklich gar nichts. Es gibt so eine schöne Karikatur, da ist ein Mann, der läuft, sagen wir so, als wären es Klone, vielleicht 5 oder 6 Klone, die laufen eine Treppe hoch, fallen dann hinten wieder runter, die Treppe steht im freien Raum, rappeln sich auf und klettern wieder die Treppe hoch und fallen wieder runter und rappeln sich auf und immer wieder. Und darunter steht der deutsche Wähler. So läuft es jedes Mal. Und dann gibt es Leute wie zum Beispiel Ken FM, die sagen, das ist ja alles sinnlos, wir machen das Ganze illegitim, wir gehen nicht mehr wählen. Aber dadurch ändert sich ja nichts. Also psychologisch kann ich das super verstehen, aber wenn man das Ganze mal rational betrachtet, dann ist das der falsche Weg. Da kann ich nur sagen, Leute, wählt Kleinparteien. Okay. Statement von Mr. Kleinparteien. Du wirst dann wahrscheinlich auch wieder eine Kleinpartei wählen, denke ich, ne? Natürlich. Ich weiß auch nicht, welche. Eine von den 42.